14. Kapitel. Lass uns zurückgehen zu den im vorigen Kapitel. Es ist ein besonderer Griff in der Redekunst, zum wenigsten war es, da die Beredsamkeit zu Athen und Rom im Flor war, und würde es noch sein, wenn unsere Redner Mäntel trügen, den Namen eines Dinges nicht zu nennen, wenn man das Ding selbst bei der Hand in petto bereit hatte, es vorzuweisen, gerade an dem Orte, wo es nötig war. Solche Taten lassen sich jedoch nur tun in Staaten und Zeiten, wo die Redner Mäntel trugen, und zwar hübsch weite, liebe Brüder, von einigen 30 oder 40 Ellen gutem, superfeinen Purpur in der Draperie, woraus, mit eurer hochwohlgeborenen gnädiger Erlaubnis, erhält, dass der Verfall der Beredsamkeit an nichts anderem in der Welt liegt als an den kurzen Röcken und dass die Pluderhosen abgekommen sind. Unter den unsrigen, Madame, können wir nichts mehr verbergen, dass sich der Mühe verlohnte, vorzuweisen.